Kapitel 4 Wege, wie Gott spricht. Wir haben gelernt, dass Gott zu unserem Geist spricht, aber auf welche Art und Weise spricht er? Gott spricht auf vielerlei Arten. Zu oft schränken wir Gott ein, wenn wir erwarten, dass er nur auf eine gewisse Art spricht. Wenn wir auch Gott mit unserem Geist hören, so hat er verschiedene Wege, zu uns zu sprechen. Als ich ein Teenager war, sprach ein Prediger in meiner Heimatgemeinde über den Propheten Elia. Er sagte, als Gott zu Elia sprach, gab es da einen Sturm, ein Erdbeben und ein Feuer, aber Gott war in keinem davon. Dann kam eine stille, kleine Stimme, und das war Gott, der zu Elia sprach. Der Prediger fuhr fort und sagte, wenn wir Gott hören wollen, müssen wir auf die stille, kleine Stimme hören, weil das der einzige Weg ist, wie Gott spricht. Für viele Jahre glaubte ich, das sei die Wahrheit und dass Gott auf keine andere Weise spricht. Als ich die Bibel studierte, fand ich heraus, dass Gott auf viele verschiedene Arten spricht. Das Wort sagt, dass es manchmal sehr viel Lärm gab, wenn Gott sprach. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. 2. Mose 19, 16 bis 19. Das Wort Gottes sagt auch, dass Gott durch Träume und Visionen spricht. Zu manchen Menschen spricht Gott mehr durch innere Gefühle und zu anderen wieder völlig anders. Ganz gleich, auf welche Art Gott spricht, die Bibel muss immer unser unveränderbarer Wegweiser bleiben. Alles, was Gottes Wort klar widerspricht, muss abgelehnt werden. Durch diese Seiten möchte ich uns bewusst machen, dass Gott ein sprechender Gott ist und wir brauchen hörende Ohren. Jesus sagte, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre, Markus 4, 23. Wir haben geistliche Ohren und natürliche Ohren, genauso wie wir geistliche Augen und natürliche Augen haben. Wenn wir nur im Natürlichen schauen und hören, werden wir Gottes Stimme oft verpassen, gerade so, wie das Volk Israel es tat während der Zeit mit Jesus. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Matthäus 13, 15. Nachdem es beim Prophezeien darum geht, zu hören, was Gott sagt, und es dann auszusprechen, müssen wir zuerst üben, die wichtige Fähigkeit zu entwickeln, Gott zu hören. Wo immer du hingehst, gibt es Radiowellen, aber du kannst sie nur hören, wenn du einen Radioempfänger hast, der die richtige Station empfängt. In derselben Art und Weise musst du deinen geistlichen Empfänger, deine geistlichen Ohren, auf Gott einstellen. Du musst lernen, dich mit der richtigen Frequenz, der Stimme Gottes, auf eine Wellenlänge zu bringen. Nachstehend einige Wege. Wie Gott spricht, dies sind nicht die einzigen Wege, aber ich finde, es sind die häufigsten. Die Bibel. Wir sollten nie die Bibel lesen, ohne den Heiligen Geist zu bitten, zu uns zu sprechen. Die Bibel ist nicht da zur Information, sie wurde geschrieben, damit Gott zu uns durch sie sprechen kann. Wenn wir die Bibel lesen, sollten wir zuvor unsere Herzen stille werden lassen und den Heiligen Geist bitten, zu uns zu sprechen. Ich lese meine Bibel nie zur Information, aber zur Offenbarung, um Gott zu meinem Herzen sprechen zu hören durch die Worte, die in seinem Buch niedergeschrieben wurden. Jeden Tag, bevor ich meine Bibel öffne, bitte ich den Heiligen Geist, zu meinem Herzen zu sprechen, ich sage ihm, dass ich nicht zufrieden sein werde, bevor ich ihn zu mir sprechen höre. Ich lese und meditiere und höre auf die innere Stimme des Heiligen Geistes, der zu mir durch die Bibel spricht. Das ist auch ein guter Weg, um die Stimme Gottes kennenzulernen. Ein inneres Gefühl. Wir sind alle unterschiedlich gemacht. Jeder fühlt Dinge unterschiedlich. Oft haben wir ein Gefühl, dass Gefahr droht oder ein unangenehmes Gefühl wegen einer bestimmten Entscheidung. Wenn wir wachsen in den Dingen Gottes und lernen, ihn besser zu hören, lernen wir auch, auf diese Gefühle zu hören und zu unterscheiden, ob sie von Gott sind oder aus unserer eigenen Seele kommen. Ich habe gelernt, dass Gott sehr oft durch meine Gefühle spricht und ich bin vor vielen Gefahren bewahrt worden, weil ich auf diese Gefühle hörte. Andere Male mögen wir Entscheidungen treffen müssen in Bezug auf eine bestimmte Sache, die keinen Sinn für unseren Verstand macht, aber wir haben einen unerklärlichen Frieden darüber in uns. Wir wissen irgendwie, was wir in dieser speziellen Angelegenheit Wahrheit tun sollten, wenn auch die Umstände, Menschen und unser eigener Verstand anderes sagen. Natürlich müssen wir auch verstehen, dass nicht bei jedem Gefühl Gott zu uns spricht, wir müssen sicherstellen, dass wir nicht unsere ungeheiligten Emotionen, Ängste und unverheilten Wunden mit der Stimme Gottes verwechseln. Aber so wie wir die Fähigkeit entwickeln, Gottes Stimme zu hören, werden wir herausfinden, dass Gott zu uns durch ein inneres Gefühl spricht. Eine innere Stimme. Eine innere Stimme ist wie ein Gedanke, der zu uns kommt, aber diese Gedanken kommen aus unserem Geist, nicht unserem Verstand. Oft haben sie überhaupt keinen Zusammenhang mit irgendetwas, über das wir gerade nachgedacht haben. Oft schneidet diese innere Stimme geradewegs durch unsere eigenen Gedanken und findet Widerklang in unserem Geist. Viele Christen erhalten prophetische Worte auf diese Art, aber anstatt sie im Glauben auszusprechen, lassen sie ihren Verstand und Gedanken vorherrschen und werden dadurch mit Zweifel und Angst erfüllt. Erinnere dich, wir sprechen aus unserem Geist heraus, nicht aus unserem Verstand. Wenn wir beginnen zu überlegen und der Stimme des Zweifels Raum geben, kommt Furcht und wir verpassen eine Gelegenheit, jemanden zu segnen und ein prophetisches Wort freizusetzen. Wir müssen uns erinnern, dass der Geist Gottes in uns lebt. Höre nicht auf alle deine Gedanken und denke, dass alles, was dir in den Sinn kommt, von Gott ist. Lerne es, deine eigenen Gedanken stille werden zu lassen und bitte Gott, zu dir zu sprechen, dann wirst du mit der Zeit lernen, zwischen der inneren Stimme aus deinem Geist und deinem Verstand zu unterscheiden. Umstände. In 4. Mose 22 und 23 lesen wir die Geschichte von dem Propheten Balaam, der von einem heidnischen König gefragt wurde, das Volk Gottes zu verfluchen. Gott machte klar, dass er das nicht tun sollte, aber der Prophet Balaam versuchte Gott umzustimmen und machte schließlich einfach weiter mit seiner rebellischen Absicht, das Volk Gottes zu verfluchen. Als sich ihm ein Engel in den Weg stellte, drückte der Esel Balaam gegen eine Wand. Durch diese Umstände versuchte Gott zu Balaam zu sprechen. Anstatt Gottes Stimme in diesen Umständen zu erkennen, schlug er auf seinen Esel ein. Gott wird oft verschiedene Umstände benutzen, um zu uns zu sprechen. Wir brauchen Ohren, um zu hören, was Gott durch unsere Umstände dabei ist, zu sagen, anstatt die Umstände zu bekämpfen oder Menschen zu beschuldigen. Am Ende teilte ihm der Engel mit, dass der Esel ihm sein Leben gerettet habe. Wenn deine Umstände nicht den Weg gehen, den du möchtest, reagiere nicht nur, sondern nimm dir Zeit, Gott zu fragen, ob er Umstände benutzt, um zu dir zu sprechen, um damit deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Visionen. Es gibt verschiedene Stufen von Visionen. Einige Visionen sind lediglich leichte Eindrücke in deinem Verstand. Wir sehen geistliche Bilder oder Eindrücke. Ich habe herausgefunden, dass Menschen, die sehr kreativ sind, von Gott oft Prophetien auf diese Weise bekommen. Meine Frau kommt aus mehreren Generationen von Künstlern. Weil sie sehr kreativ ist, sind die meisten prophetischen Worte, die sie empfängt, in Form von Bildern, Visionen oder Eindrücken. Ich dagegen habe kein kreatives Talent, darum spricht Gott zu mir kaum in Visionen, manchmal tut er es, aber normalerweise nicht. Wir müssen lernen, Gott auf die vielen verschiedenen Arten zu hören, in denen er spricht, ansonsten werden wir viel von dem verpassen, was er uns zu sagen hat. Ich habe zusammen mit ein paar Freunden gebetet, wunderbaren Leuten. Als wir beteten, gab eine Frau ein Bild weiter, das Gott ihr für mich gegeben hatte. Nachdem sie das getan hatte, sagte der Pastor, der auch mit uns betete, dass er genau dasselbe empfangen hatte, aber er zögerte, es weiterzugeben, bis die Frau es tat. Er teilte das Bild aus Unsicherheit nicht mit. Ich sagte ihm, dass ich an jenem Morgen auf einem Treffen war, bei dem einige Leute für mich beten wollten. Eine Frau dort hatte auch dasselbe Bild. Es war sehr wichtig für mich. Gott wollte wirklich, dass ich es hörte, aber der Pastor hatte Zweifel, weil es nur ein einfaches Bild war. Offene Visionen sind, was ich High-Level-Visionen nenne, einige Leute nennen sie Traensen. Ich hatte sie ab und zu schon gehabt. In einer offenen Vision sieht die Person ein Geschehen mit offenen Augen, als passiere es tatsächlich bzw. als liefe ein Film vor ihr ab. Gott spricht normalerweise in einer offenen Vision, wenn er etwas sehr Wichtiges zu sagen hat. Petrus hatte eine offene Vision, und dieses Geschehen brachte das Evangelium zu den Heiden. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß, gleich einem großen, leinenen Tuch, herabkommen, an 4 Zipfeln auf die Erde herabgelassen, darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr. Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor, und als sie gerufen hatten, erkündigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe, Apostelgeschichte 10, 9-20. Träume. Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, dass Gott immer wieder durch Träume gesprochen hat. Gott kann durch Träume in Symbolen sprechen, die ausgelegt werden müssen, oder er kann eine klare, direkte Botschaft sprechen, so wie er es mit Josef, dem Ehemann von Maria, getan hatte. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist Matthäus 1, 20. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herods zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land Matthäus 2, 12. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten, und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herod wird das Kind suchen, um es umzubringen. Matthäus 2, 13. Als aber Herods gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum Matthäus 2, 19. Als er aber hörte, dass Archelaus XI über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herods, fürchtete er sich, dahin zu gehen, und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa Matthäus 2, 22. Nochmals, wir müssen uns in Acht nehmen und nicht glauben, dass jeder Traum von Gott ist. Träume können aus verschiedenen Quellen stammen, aus unseren eigenen Ängsten und aus emotionalen Schwierigkeiten und Wunden, die wir noch nicht durchgearbeitet haben und wo noch keine Heilung stattgefunden hat. In Prediger steht geschrieben, dass Träume auch natürliche Ursachen haben können. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede Prediger 5, 2. Auch bei allen anderen Wegen, durch die Gott spricht, müssen wir lernen, auf unseren Geist zu hören, nicht nur die Stimme, die zu uns spricht. Ich bin viel mit prophetischer Traumauslegung befasst gewesen und ich habe gelernt zuzuhören, wenn Gott in Träumen zu mir spricht, was er oft tut. Jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, bete ich, bevor ich einschlafe. Ich sage Gott immer, dass mein Körper Schlaf braucht, er aber schläft nie. Ich bitte ihn, nachts zu mir in Träumen zu sprechen und das tut er oft. Ich führe ein Traumtagebuch, schreibe die Träume nieder und bete über ihnen. Hier muss ich eine Warnung aussprechen, wenn Gott uns einen Traum gibt, der symbolische Bedeutung hat, dann muss er interpretiert werden. Stütze dich da nicht auf ein christliches Traumauslegungsbuch, um den Traum zu deuten. Ein Buch mag hilfreich sein, aber die Auslegung muss durch den Geist Gottes geschehen. Ein Traum kommt auf übernatürliche Weise durch Offenbarung und so muss auch die Auslegung sein. Sie muss von Gott durch Offenbarung kommen. Das ist auch, was Josef sagte, als die Mitgefangenen ihm ihre Träume erzählten. Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch, 1. Mos 40, 8. Durch andere Menschen. Manchmal können wir über etwas Bestimmtes beten und dann kommt jemand auf uns zu, sagt irgendetwas und wir wissen, dass gerade jetzt Gott zu uns gesprochen und uns die Antwort gegeben hat. Oder ein anderes Mal schalten wir den christlichen Radiosender ein und ein Lied oder Worte vom Ansager treffen unser Herz und wieder werden wir wissen, dass es Gottes Stimme zu uns ist. Wir können einer Predigt zuhören und es scheint, als würde der Prediger einzig und direkt zu uns sprechen. Oft wird Gott unsere Leiter verwenden, um zu uns zu sprechen, wenn wir nur unsere geistlichen Ohren öffnen und Gott durch sie sprechen hören. Natürlich nicht bei allem, was Menschen uns sagen, ist es Gott, der spricht. Aber die Gefahr ist, dass unter uns eine solche Gewohnheit herrscht, dass wir Gott verpassen, so wie es oft mit verheirateten Paaren passiert. Durch unsere natürlichen Sinne. Ein solches Beispiel passierte einem Freund von mir, als er in eine andere Stadt zum Predigen flog. Im Flugzeug roch er plötzlich einen sehr starken Duft von frischen Orangen. Er schaute sich um und konnte niemanden mit einer Orange oder Orangensaft in seiner Nähe entdecken. Weil er gelernt hatte, auf die Stimme Gottes zu hören, war ihm klar, dass Gott hier zu ihm sprach. Er fragte Gott und der Herr sagte ihm, dass der Sohn des Pastors der Gemeinde, in die er kommen werde, sehr krank war und die Ärzte konnten das Problem nicht finden. Gott zeigte meinem Freund, dass die Ursache ein gravierender Vitamin-C-Mangel war. Das wurde vom Pastor bestätigt, als er ihm erzählte, was Gott aufgezeigt hatte. Gott benutzte das, um dem jungen Mann Heilung zu bringen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott unsere natürlichen Sinne benutzen kann, um zu uns zu sprechen. Aber es muss unser Herz öffnen und wir müssen dann seine Botschaft in unseren Geist empfangen. Du kannst zum Beispiel in ein Treffen gehen und es geht dir gut, aber plötzlich fühlst du einen starken Schmerz in einem Körperteil ohne Grund. Das ist ein Weg, wie der Herr dir sagen kann, dass er jemanden heilen will, der genau unter diesen Schmerzen oder dieser Krankheit leidet. Wenn das passiert, frage ihn und dann höre mit deinem Geist. Begegnungen mit Jesus. Ich habe viele Zeugnisse von Muslimen gehört, denen Jesus erschienen ist, was dann zu ihrer Errettung führte. Es könnte durch einen Traum, eine Trance oder wortwörtlich geschehen. Das alles zeigt den Wunsch Gottes, wie sehr er zu uns sprechen möchte. Begegnungen mit Engeln. In der Bibel sind viele Beispiele von Engelbegegnungen aufgezeichnet, im Alten wie auch im Neuen Testament. Oft war der Zweck, dass die Engel den Menschen Botschaften von Gott brachten. Manches Mal hatten sie eine Arbeit zu verrichten, aber oft überbrachten sie nur eine Botschaft. Ich habe 280 Hinweise in der Bibel über Engel gefunden, 178 davon im Neuen Testament. Hier sind einige von ihnen. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen, und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden, und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Lukas 1, 11-17. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt, Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Lukas 1, 26-28. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag, mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Apostelgeschichte 8, 26. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision, klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Apostelgeschichte 10, 3 und 4. Engel sollen niemals angebetet werden, da nur Gott alleine angebetet werden soll. Wir sollen Engelerscheinungen nicht suchen, wir sollen einzig und alleine Gott, der unser Vater im Himmel ist, suchen. Er hat uns durch unseren Herrn Jesus Christus freien Zugang zu sich gegeben. Ich hatte einige Begegnungen mit Engeln, aber es ist wichtig, nicht Engel oder Engelerscheinungen zu unserem Fokus zu machen, sondern nur den Herrn selbstständig. Die hörbare Stimme Gottes. Wenn Gott mit hörbarer Stimme zu dir spricht, so ist es nach meinem Verständnis deshalb, weil er dich für eine große Aufgabe mit möglichen vor dir liegenden Widerständen vorbereiten will. Ich habe Gottes Stimme nur einmal hörbar vernommen. Es war nicht angenehm, sondern ein erschreckendes Erlebnis, und es war sehr notwendig, weil die Aufgabe, die Gott für mich hatte, mit viel Widerstand und einem sehr hohen Preis verbunden war. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Möse. Möse. Er antwortete, hier bin ich Zweiter. Mose 3, 4. Und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging, um mit ihm zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden von der Deckplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, und er redete zu ihm. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und sage zu ihm, wenn du die Lampen aufsetzt, dann sollen die sieben Lampen den Raum vor dem Leuchter erhellen. 4. Mose 7, 89 bis 8, 2. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Matthäus 3, 17. Um die Mittagszeit des folgenden Tages die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme, auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie Apostelgeschichte 10, 9 bis 15. Dass er, geblendet, zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Apostelgeschichte 9, 4. Egal, wie Gott zu dir spricht, es ist immer wichtig. Wir sollten nicht eine Art der anderen vorziehen, sondern immer ein offenes Herz haben, um zu hören, was Gott uns sagen will. Durch diese Seiten wollte ich aufzeigen, dass unser Gott ein sprechender Gott ist.